Und jetzt kommt der letzte und zwölfte Teil. Und das Kapitel heißt Mio, mein Mio. Ja, es war Morgen geworden und es war schönes Wetter. Die Sonne schien, leichte, weiche Sommerwinde kamen und zausten in meinem Haar, als ich dort am Fenster stand. Ich beugte mich hinaus und sah hinunter über den See, und es war ein freundlicher, blauer, kleiner See, in dem sich die Sonne spiegelte. Die verzauberten Vögel waren verschwunden. Welch ein schöner Tag war es doch, gerade ein solcher Tag, an dem es sich gut spielen lässt. Ich sah auf das Wasser hinunter, das sich im Morgenwind kräuselte. Ich bekam große Lust, etwas in den See zu werfen. Das will ich immer, wenn ich Wasser sehe. Wie musste es plumpsen, wenn man etwas von so hoch oben hineinwarf? Ich hatte nichts anderes hineinzuwerfen als mein Schwert und ich ließ es fallen. Es war lustig anzusehen, wie das Schwert durch die Luft fiel und aufschlug. Das Wasser sprang empor und große Ringe entstanden auf dem Wasserspiegel, große schöne Ringe, die größer und schöner wurden und sich über den ganzen See ausbreiteten. Es sah wunderschön aus. Aber ich hatte keine Zeit, dazustehen und abzuwarten, bis die Ringe verschwunden waren. Ich musste zu Yum-Yum zurück, ich musste mich beeilen. Ich wusste, er war unruhig und wartete auf mich. Denselben Weg, den ich vor einer Stunde gelaufen war, lief ich nun zurück. Die großen Säle und die langen Gänge lagen leer und verlassen da. Nicht ein schwarzer Speer war mehr zu sehen, sie alle waren fort. Die Sonne schien in die öden Säle, durch die Gitterfenster schien sie auf die Spinnweben, die unter den Gewölben hingen, und man konnte erkennen, wie alt und hässlich die Burg war. Überall war es öde und still. Plötzlich bekam ich Angst, auch Yum-Yum könnte fort sein, und ich lief schneller und schneller. Als ich dem Turm näher kam, hörte ich Yum-Yum auf seiner Flöte spielen. Da wurde ich ruhig und glücklich. Ich öffnete die Tür zu unserem Gefängnis, dort saß Yum-Yum auf dem Boden. Seine Augen strahlten, als er mich sah, und er sprang auf und rief, »Ich muss die ganze Zeit Flöte spielen, ich war so unruhig.« »Nun brauchst du nicht mehr unruhig sein«, sagte ich. Wir waren froh und glücklich, Yum-Yum und ich. Wir sahen uns immer nur an und lachten. »Jetzt gehen wir fort von hier«, sagte ich. »Wir gehen fort und kommen niemals wieder.« Wir fassten uns an den Händen und liefen hinaus aus Ritter Katos Burg. Hinaus in den Burghof liefen wir, und wer galoppierte mir entgegen? Miramis, mein Miramis mit der Goldmähne. Und an seiner Seite lief ein kleines weißes Fohlen. Miramis kam auf mich zu, und ich schlang meine Arme um seinen Hals und drückte lange, lange seinen schönen Kopf an meinen und flüsterte ihm ins Ohr. Miramis, mein Miramis. Und Miramis sah mich mit seinen treuen Augen an, und ich wusste, dass er sich genauso sehr nach mir gesehnt hatte, wie ich mich nach ihm. Mitten im Burghof stand ein Pfahl, und neben ihm lag eine Kette. Da wusste ich, dass auch Miramis verzaubert gewesen war. Es war das schwarze Pferd gewesen, das in der Nacht im Hof gestanden hat, an den Pfahl gekettet. Und das kleine Fohlen war jenes, das von Ritter Kato aus dem Wald der Dunkelheit geraubt war. Dieses kleinen Fohlen wegen hatten die 100 weißen Pferde Blut geweint. Nun brauchten sie nicht mehr zu weinen. Jetzt sollten sie bald ihr Fohlen wiederbekommen. Aber alle die anderen, die Ritter Kato geraubt hat, sagte Yum-Yum, die verzauberten Vögel, wo sind sie geblieben? Lass uns zum See hinunterreiten und nach ihnen suchen, sagte ich. Wir kletterten auf Miramis Rücken und das kleine Fohlen trabte hinter uns her. Wir ritten aus dem Burgtor hinaus. Im selben Augenblick hörten wir hinter uns etwas Schreckliches. Wir hörten ein Getöse, das den ganzen Erdboden erzittern ließ. Ritter Katos Burg war es, die zusammenstürzte und zu einem großen Steinhaufen wurde. Keine Türme waren mehr dort, keine Säle, keine Wendeltreppen, keine Gitterfenster, nichts, nichts mehr, nur ein großer Haufen Steine. »Ritter Katos Burg ist nicht mehr«, sagte Yum-Yum. »Nein, nun gibt es hier nur noch Steine«, sagte ich. Vom Burgfelsen schlängelte sich ein Pfad zum See hinunter, ein steiler und schmaler und gefährlicher Pfad. Miramis kletterte sehr vorsichtig und setzte die Hufe sehr genau, und das tat auch das kleine Fohlen, und ohne Schaden kamen wir hinunter an den Strand. Auf einem Steinplateau dicht am Fuß des Felsens stand eine Gruppe Kinder. Sicher hatte sie uns erwartet. Mit strahlenden Gesichtern kamen sie uns entgegen. »Oh, dort sind Nonnos Brüder«, sagte Yum-Yum. »Dort ist Jiris kleine Schwester und da sind alle die anderen. Es gibt keine verzauberten Vögel mehr.« Wir sprangen von Miramis. Alle Kinder umringten uns. Sie sahen etwas schüchtern aus, aber doch auch freundlich und glücklich. Ein Junge, einer von Nonnos Brüdern, nahm meine Hand und sagte leise etwas, als wolle er nicht, dass jemand es hörte. »Ich bin so froh, dass du meinen Mantel hattest, und ich bin so froh, dass wir nicht mehr verzaubert sind.« Ein Mädchen kam auch zu mir. Es war Jiris Schwester. Sie sah mich nicht an, sondern blickte auf den See, so schüchtern war sie, und sagte mit leiser Stimme, »Ich bin so froh, dass du meinen Löffel hattest, und ich bin so froh, dass wir nicht mehr verzaubert sind.« Der andere von Nonnos Brüdern legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, »Ich bin so froh, dass wir dein Schwert aus der Tiefe fischen konnten, und ich bin so froh, dass wir nicht mehr verzaubert sind.« »Aber jetzt liegt das Schwert wieder auf dem Grund des Sees«, sagte ich, »und das ist nur gut, denn nun brauche ich nie mehr ein Schwert.« »Nein, und wir können es nie mehr heraufholen«, sagte Nonnos Bruder, »denn jetzt sind wir keine verzauberten Vögel mehr.« Ich sah mich unter all den Kindern um. »Wer ist die kleine Tochter der Weberin?«, fragte ich die Kinder. Da wurden alle still. Niemand sagte etwas. »Wer ist die kleine Tochter der Weberin?«, fragte ich noch einmal, denn ich wollte ihr erzählen, dass mein Mantel mit Stoff gefüttert sei, den ihre Mutter gewebt hatte. »Milimani ist die kleine Tochter der Weberin«, sagte Nonnos Bruder. »Wo ist sie?«, fragte ich. »Dort liegt Milimani«, sagte Nonnos Bruder. Die Kinder traten zur Seite. Ganz unten am Rand des Wassers lag auf den Steinen ein kleines Mädchen. Ich lief hin und sank neben ihr in die Knie. Mit geschlossenen Augen und stumm lag sie da. Sie war tot. Ihr Gesicht war weiß und klein, ihr ganzer Körper war verbrannt. »Sie ist gegen die Fackel geflogen«, sagte Nonnos Bruder. Ich war entsetzt, ich war unglücklich und traurig. Meinetwegen war Milimani gestorben. Nichts war mir schön, denn Milimani war meinetwegen gestorben. »Sei nicht traurig«, sagte Nonnos Bruder. Milimani hat es selbst gewollt. Sie wollte gegen die Fackel fliegen, obwohl sie wusste, dass ihre Flügel Feuer fangen würden. »Aber jetzt ist sie tot«, sagte ich, und ich war sehr unglücklich. Nonnos Bruder nahm Milimanis kleine, verbrannten Hände zwischen seine Hände. »Wir müssen dich hier lassen, Milimani«, sagte er. »Aber bevor wir gehen, wollen wir dir unser Lied singen.« Alle Kinder setzten sich neben Milimani auf die Steine und sangen ihr ein Lied, das sie sich selbst ausgedacht hatten. »Milimani, unsere kleine Schwester, die in den Wellen versank, versank mit brennenden Flügeln. Milimani, oh Milimani, stumm schläft sie und erwacht nie mehr, und nie mehr fliegt Milimani mit klagendem Schrei über finsteres Wasser dahin.« »Nein, weil es kein finsteres Wasser mehr gibt«, sagte Yum-Yum. »Nur kleine, freundliche Wellen gibt es, und sie singen für Milimani, wenn sie am Strand liegt und schläft.« »Wenn wir doch nur etwas hätten, um sie einzuhüllen«, sagte Jiris Schwester, »etwas Weiches, damit sie auf den Steinen nicht so hart liegt.« »Wir hüllen Milimani in meinen Mantel«, sagte ich, »wir hüllen sie in den Stoff, den ihre Mutter gewebt hat.« Und ich hüllte Milimani in meinen Mantel, der mit Märchengewebe gefüttert war, weicher als Apfelblüten, war er, sanfter als der Nachtwind im Gras, wärmer als des Herzens rotes, rotes Blut, und es war ihre Mutter, die ihn gewebt hatte. Ganz vorsichtig hüllte ich Milimani in meinen Mantel, damit sie weich auf den Steinen liegen konnte. Da schlug Milimani die Augen auf und sah mich an. Zuerst lag sie still und sah nur mich an. Dann richtete sie sich auf und erblickte all die Kinder und war erstaunt. Dann sah sie sich weiter um und sah noch erstaunter aus. »Wie blau der See ist«, sagte sie. Mehr sagte sie nicht. Sie streifte den Mantel ab und stand auf. Es war kein Mal von Feuer mehr an ihr zu sehen, und alle waren wir glücklich, weil sie wieder lebendig geworden war. Draußen auf dem Wasser glitt ein Boot heran. Mit gewaltigen Ruderschlägen kam jemand herbei. Als das Boot näher kam, sah ich es. Es war der Schwertschmied. Der ruderte und er hatte Eno bei sich. Bald stieß ihr Boot gegen die Ufersteine und sie sprangen ans Land. »Was habe ich gesagt?« rief der Schwertschmied mit rollender Stimme. »Bald kommt Ritter Katos letzter Kampf«, habe ich gesagt. Eno kam eilig zu mir. »Ich wollte dir nur etwas zeigen, Prinz Mio«, sagte er. Er streckte seine runzlige Hand vor und zeigte, was er darin hatte. Es war ein kleines grünes Blatt. So ein dünnes, durchsichtiges, zartes Blatt war es, dünn und zart und lichtgrün mit feinen Adern darin. »Das ist im Toten Wald gewachsen«, sagte Eno. »Ich fand es vorhin an einem Baum im Toten Wald.« Er nickte zufrieden, sein kleiner, grauer, strohiger Kopf bewegte sich auf und nieder. »Jeden Morgen will ich jetzt in den Toten Wald gehen, um zu sehen, ob noch mehr Blätter gewachsen sind«, sagte er. »Dieses Blatt aber, dies hier, darfst du behalten, Prinz Mio.« Er legte das Blatt in meine Hand. Es war bestimmt das Kostbarste, was er verschenken konnte. Dann nickte er wieder und sagte, »Ich saß da und wünschte, dass es dir gut gehen möge, Prinz Mio. Ich saß da in meiner Hütte und wünschte immer nur, dass es dir gut gehen möge.« »Was habe ich gesagt?« rief der Schwertschmied. »Bald kommt Ritter Katos letzter Kampf, habe ich gesagt.« »Wie hast du dein Boot zurückbekommen?« fragte ich den Schwertschmied. »Die Wellen haben es über den See zurückgebracht«, sagte der Schwertschmied. Ich sah über den See zum Berg des Schwertschmiedes und zu Enos Häuschen. Mehr Boote kamen jetzt herbei. Viele Boote kamen draußen auf dem Wasser näher und es saßen Menschen darin, die ich nicht kannte. Blasse, kleine Menschen, die in die Sonne blickten und auf den See und die erstaunt und glücklich aussahen. Sicher hatten sie nie zuvor die Sonne gesehen. Nun aber schien sie hell über den See und über die Felsen rundherum. Und alles war so schön. Nur der große Steinhaufen oben auf dem Bergfelsen war nicht schön. Aber eines Tages, dachte ich, wächst Moos über den Steinhaufen. Einmal wird er gut verborgen sein unter weichem, grünen Moos und niemand wird mehr wissen, dass Ritter Katos Burg darunter liegt. Ich habe einmal rosafarbene Blumen gesehen, die auf Moos blühten. Sie sahen aus wie kleine Glocken und sie wuchsen in langen Ketten. Einmal werden vielleicht solche kleinen Glocken in dem Moos über Ritter Katos Burg blühen. Das wird schön aussehen, glaube ich. Der Heimweg war lang, jedoch leicht zu gehen. Die kleinsten Kinder durften auf Miramis reiten und die allerkleinsten ritten auf dem Fohlen. Das fanden sie herrlich. Wir anderen gingen zu Fuß, bis wir an den Wald der Dunkelheit kamen. Inzwischen war es Nacht geworden. Es war ganz still, als wir zwischen die Bäume des Mondscheinwaldes traten. Aber dann wieherte Miramis wild und laut und weit entfernt im Wald der Dunkelheit antworteten 100 weiße Pferde ebenso wild, ebenso laut. Und sie kamen uns entgegen und ihre Hufe dröhnten auf dem Boden. Auch das kleine Fohlen begann zu wiehern. Es versuchte wild und laut wie die großen Pferde zu wiehern. Aber es wurde nur ein schwaches, drolliges Wiehern, das kaum zu hören war. Allein die 100 weißen Pferde hörten es doch. Oh, wie waren sie glücklich, dass das Fohlen heimgekommen war. Sie umringten es, alle versuchten sie, ihm so nah wie möglich zu sein, um es zu berühren, nur um es zu fühlen, dass ihr Fohlen wirklich heimgekommen war. Nun hatten wir ja 100 Pferde und nun brauchte niemand mehr zu Fuß zu gehen. Jedes Kind konnte auf einem Pferd reiten. Ich ritt auf Miramis, Yumyum saß wie immer hinter mir, denn er wollte auf keinem anderen Pferd reiten. Ein kleines Mädchen, ein ganz kleines, durfte auf dem Fohlen reiten. Wir ritten durch den Wald und sie waren herrlich, die 100 Pferde im Mondschein. Bald sah ich die Apfelblüten am Haus der Weberin zwischen den Bäumen hervorleuchten. Weich wie eine Schneewehe lagen die Apfelblüten um das Haus, das aussah wie ein Haus aus einem Märchen. Wir hörten es im Haus klappern und Milimani sagte, meine Mutter webt. Dicht am Zaun sprang sie vom Pferd, winkte uns zu und sagte, ich bin so froh, dass ich heimgekommen bin. Und ich bin so froh, dass ich heimgekommen bin, bevor die Apfelbäume verblüht sind. Sie lief den kleinen Pfad zwischen den Apfelbäumen hinauf und verschwand im Haus. Da hörte der Webstuhl im Hause auf zu klappern. Aber noch hatten wir einen weiten Weg zur Insel der grünen Wiesen. Ich sehnte mich nach ihr und nach meinem Vater, dem König. Und die 100 weißen Pferde mit Miramis in der Spitze erhoben sich über den Wald der Dunkelheit, sie stiegen höher als die höchsten Berge und hoch oben nahmen sie ihren Weg durch die Luft zur Insel der grünen Wiesen. Es war Morgen, als wir zur Brücke des Morgenlichts kamen. Die Brückenwächter hatten die Brücke gerade ausgeschwenkt und sie strahlte golden und Licht, als die 100 weißen Pferde mit gestreckten Hälsen und flatternden Mähnen über sie hinwegsprengten. Und die Brückenwächter sahen erstaunt aus und starrten uns an. Einer von ihnen aber setzte ein Horn an die Lippen und blies hinein. Der Schall tönte über die Insel der grünen Wiesen. Aus den kleinen Häusern und Hütten kamen alle herbeigelaufen, alle, die um die geraubten Kinder getrauert und geklagt hatten. Und nun sahen sie sie auf den weißen Pferden reiten und keines der Kinder fehlte, alle waren sie heimgekommen. Die weißen Pferde sprengten weiter über die Wiesen und bald waren wir bei meines Vaters des Königs Rosengarten. Dort sprangen alle Kinder von den Pferden und ihre Mütter und Väter liefen herbei und sie waren vor Freude so ausgelassen wie die 100 weißen Pferde, als sie gesehen hatten, dass das Fohlen heimgekommen war. Nonno war auch da und auch seine Großmutter und Jiri und seine Geschwister und Yumyums Mutter und Vater und viele Menschen, die ich nie gesehen hatte, und sie weinten und lachten durcheinander und sie drückten und küssten die Kinder, die heimgekommen waren. Mein Vater, der König, war nicht da. Die 100 weißen Pferde brauchten wir nicht mehr. Sie kehrten zurück in den Wald der Dunkelheit. Ich sah sie über die Wiesen galoppieren. Vor ihnen her lief das kleine weiße Fohlen. Yumyum begann, seinem Vater und seiner Mutter zu erzählen, was wir erlebt hatten. Er achtete nicht darauf, wie ich die kleine Pforte zum Rosengarten öffnete. Niemand bemerkte, dass ich in den Rosengarten ging, und das war gut, denn ich wollte allein dort hineingehen. Ich ging unter den Silberpappeln entlang, wie immer rauschten sie, wie immer blühten die Rosen, alles war wie immer. Dann sah ich ihn, ich sah meinen Vater, den König, dort, wo ich ihn verlassen hatte, als ich zum Wald der Dunkelheit und zum Land außerhalb geritten war, dort stand er. Dort stand er und streckte mir seine Arme entgegen, und ich warf mich an seine Brust, fest, ganz fest drückte ich ihn an mich und er drückte mich fest an sich und flüsterte, »Mio, mein Mio«, denn er liebte mich, mein Vater, der König, und ich liebte ihn, meinen Vater. Den ganzen Tag hatte ich es wunderschön. Wir spielten im Rosengarten, Yumyum und ich und Nonno und alle seine Brüder und Jiri und seine Geschwister und alle die anderen Kinder. Sie durften sich die Hütte ansehen, die Yumyum und ich gebaut hatten, und sie fanden alle, es sei eine wunderschöne Hütte. Wir ritten auch auf Miramis und er sprang über die Rosenhecken und dann spielten wir mit meinem Mantel. Nonnos Bruder wollte ihn nicht wiederhaben. »Das Futter jedenfalls gehört dir«, sagte er. Und wir spielten Verstecken mit dem Mantel. Ich hängte ihn mir um und mit dem Futter nach außen und sprang zwischen den Rosenbüschen umher. Ich war unsichtbar und rief, »Niemand kann mich fangen, niemand kann mich fangen!« Und sie konnten es nicht, wie sie es auch versuchten. Als es zu dämmern begann, mussten alle Kinder nach Hause. Ihre Mütter und Väter wollten wohl nicht, dass sie am ersten Abend so lange draußen blieben. Yumyum und ich saßen noch eine Weile allein in unserer Hütte. Die Dämmerung senkte sich über den Rosengarten und wir spielten auf unseren Flöten. »Wir wollen auf unsere Flöten Acht geben«, sagte Yumyum, »und sollten wir uns einmal verlieren, dann wollen wir die alte Melodie spielen.« In diesem Augenblick kam mein Vater, der König, um mich zu holen. Ich sagte Yumyum gute Nacht und er lief nach Hause. Und ich sagte Miramis gute Nacht, Miramis, der neben der Hütte graste. Dann nahm mein Vater, der König, meine Hand und wir gingen heimwärts durch den Rosengarten. »Mio, mein Mio, ich glaube, du bist größer geworden, während du weg warst«, sagte mein Vater, der König. »Ich glaube, wir müssen heute Abend ein neues Zeichen an die Küchentür machen.« Wir gingen unter den Silberpappeln entlang, die Dämmerung lag wie ein weißer, blauer Nebel über den ganzen Rosengarten. Die weißen Vögel waren in ihre Nester gekrochen, aber in der Spitze der höchsten Silberpappel saß Trauervogel. Er allein sang. Ich weiß nicht, wovon er jetzt sang, da alle geraubten Kinder nach Hause gekommen waren, aber ich glaube, Trauervogel hat wohl immer etwas, wovon er singen kann. Überall auf den Hügel zündeten die Hirten ihre Feuer an. Eines nach dem anderen flammte auf und leuchtete durch die Abenddämmerung. Und ich hörte, wie die Hirten draußen spielten. Sie spielten die alte Melodie. Wir gingen und hielten uns an den Händen, mein Vater, der König und ich. Wir schwenkten freudig die Arme hin und her. Und mein Vater, der König, sah zu mir herab und lächelte. Und ich sah zu ihm auf und fühlte mich glücklich. »Mio, mein Mio«, sagte mein Vater, der König. »Weiter nichts.« »Mio, mein Mio«, sagte mein Vater, der König, als wir durch die Abenddämmerung nach Hause wanderten. Dann kam der Abend und dann die Nacht. Nun, ich bin schon lange, sehr lange hier im Land der Ferne. Selten denke ich an die Zeit, da ich noch in der Upplandsgattern wohnte. Nur an Benka denke ich manchmal, weil er Yumyum so ähnlich ist. Ich hoffe, dass Benka sich nicht allzu sehr nach mir sehnt, denn niemand weiß besser als ich, wie schwer es ist, Sehnsucht zu haben. Aber Benke hat ja seinen Vater und seine Mutter und er hat sicher auch einen neuen besten Freund gefunden, denke ich. Es kommt schon vor, dass ich auch an Tante Edler und Onkel Sixten denke und ich bin ihnen nicht mehr böse. Ich möchte nur wissen, was sie sagten, als ich verschwunden war, wenn sie überhaupt gemerkt haben, dass ich verschwunden bin. Sie haben sich so wenig um mich gekümmert. Vielleicht ist es ihnen gar nicht aufgefallen, dass ich weg bin. Vielleicht glaubt Tante Edler, dass sie mich im Tegnerpark auf einer Bank finden wird, wenn sie nur hinuntergeht und sucht. Vielleicht glaubt sie, dass ich dort auf der Bank unter der Laterne sitze und einen Apfel esse und mit einer leeren Bierflasche oder irgendwas anderem spiele. Vielleicht glaubt sie, dass ich dort sitze und zu den Häusern hinaufsehe, wo es aus den Fenstern leuchtet, wo Kinder sitzen und mit ihren Müttern und Vätern essen. Vielleicht glaubt Tante Edler das und dann ist sie sicher böse, weil ich nicht mit der Tüte Zwieback nach Hause komme. Aber sie irrt sich, die Tante Edler. Oh, wie sie sich irrt. Es sitzt kein Boss auf irgendeiner Bank im Tegnerpark, denn er ist im Land der Ferne. Im Land der Ferne ist er, sage ich. Er ist dort, wo die Silberpappeln rauschen, wo die Feuer in der Nacht leuchten und wärmen, wo es Brot gibt, das Hunger stillt, wo es seinen Vater, den König, hat, den er sehr liebt und der ihn auch sehr liebt. Ja, so ist es. Bo Wilhelm Olsson ist im Land der Ferne und er hat es gut dort, so gut bei seinem Vater, dem König. Zu Ende.